Tag, Herr Gordon. Herr Gordon, wie geht es Ihnen? Ah, Sie verstehen Deutsch. Nur ein bisschen. Aber ich verstehe Deutsch. Nur ein bisschen. Sie sind Amerikaner? Ja, Amerikaner. Aber Sie verstehen sehr gut Deutsch. Fuck it. Nein, nein, nicht sehr gut. Ich bin kein Deutsch. Entschuldigen Sie, Schlampe. Wo ist...

Thank you.